In vielerlei Hinsicht erinnert unser postmoderner Kriegszustand an die vorneuzeitlichen Kriege. Doch in Wirklichkeit wird das Rad der Geschichte nicht zurückgedreht. Wo ein Wiederauftauchen alter Elemente wahrgenommen wird, sind dies in Wirklichkeit bloß die ersten unangemessenen Versuche, das Neue zu begreifen. Bogota. Kühle Frühlingsbrise, 2600 Meter über dem Meeresspiegel. Um die Stadt herum erhebt sich ein Ring aus Bergen. Nadelbäume, dahinter feuchtkalter Nebelwald. Die Weideflächen neben dem Flughafen leuchten hellgrün in der Morgensonne. Zwischen Bürogebäuden, Wohnanlagen und Landepisten grasen Kühe. In Bogota kann man völlig vergessen, dass sich Kolumbien seit 1948 im Bürgerkrieg befindet. Natürlich kann man dem Schrecken auch in der Hauptstadt begegnen. In den Slums von Ciudad Bolívar zum Beispiel, wo rechte Paramilitärs jeden Tag Leute erschießen, ohne dass man begreifen würde, nach welcher Logik sie ihre Opfer auswählen. Doch die wohlhabenderen Viertel, in denen man sich als Ausländer normalerweise bewegt, machen einen friedlichen Eindruck. Friedlich oder befriedet. Enklaven, in denen man sich wieder sicher bewegen kann. Dank der Sicherheitspolitik von Präsident Álvaro Uribe. Ich will in einer Region, in der der kolumbianische Staat mit massiver Unterstützung aus den USA und zum Teil auch aus Europa seit 2002 eine große Offensive durchführt. Ein an der Grenze zu Venezuela gelegenes Departement im Nordosten Kolumbiens. Eine der Zonas Rojas, der roten Zonen, wie die Konfliktgebiete hier genannt werden. Die Stewardess am Schalter hat recht. Es ist heiß dort. Heiß und um diese Jahreszeit sehr staubig. Das Departement Arauca ist mit 23.000 Quadratkilometern etwa so groß wie Hessen und gehört zu den Llanos Orientales, der Savannenlandschaft im Osten Kolumbiens. Die Ankunft ist beeindruckend, egal ob mit Bus oder Flugzeug. Man überquert eine 5.000 Meter hohe, von Wäldern bedeckte Kordillere und erreicht dann die Ebene, die sich flach wie ein Brett Richtung Amazonien ausbreitet. Ich bin 2003 zum ersten Mal in Arauca gewesen. Die Region gilt als unberechenbar. Die Guerilla ist hier besonders stark und hat immer wieder Ausländer entführt. Alle raten einem ab, in das Departement zu reisen. Die europäischen Botschaften, die Regierung in Bogota sowieso, aber auch internationale Menschenrechtsorganisationen. Es sei zu gefährlich, heißt es. Aber es gibt Menschen, die hier leben. Von der Provinzhauptstadt, die ebenfalls den Namen Arauca trägt, braucht der Bus 3,5 Stunden bis zur Finca La Independencia, meinem ersten Reiseziel. 3,5 Stunden Erdpiste, vorbei an Viehherden, ausgetrockneten Tümpeln, kleinen Flusslandschaften. Fischreiher machen Jagd auf Beute. Und abgesehen von den sandsackbewehrten Kontrollposten der Militärs, die schwitzend am Straßenrand stehen und Fahrzeuge kontrollieren, ist vom Krieg nicht viel zu bemerken. Identifikation ist eine fundamentale Voraussetzung der Arbeit. Ich muss mitten unter den Menschen leben. Ich möchte Teil der Welt werden, die ich beschreibe. Ich muss tief eintauchen und andere Realitäten vergessen. Wenn ich unterwegs bin, schreibe ich keine Briefe und telefoniere nicht nach Hause. Die andere Welt verschwindet. Andernfalls würde ich Außenseiter bleiben. Mario Martínez lo desconocí hace unos 15 años acá en el departamento, desde que llegué a esta región. Un campesino igual que cualquiera de nosotros y pues luchando, un líder, ¿no? Alirio Martínez habe ich vor 15 Jahren kennengelernt, als ich in die Region kam. Ein Bauer wie alle anderen, aber ein Leader, ein Bauernführer. Wenn in Europa über Kriege berichtet wird, geht es meist dramatisch zu. Einschlagende Mörsergranaten, explodierende Bomben, das Knattern von automatischen Gewehren. Se iba organizando aquí a nivel de campesino, de organización campesina, porque era un deber de que para defender los derechos humanos. Er hat die Leute organisiert, weil er es für notwendig gehalten hat, für die Menschenrechte der Bauern einzutreten. In anderen Departements haben sie die Bauern misshandelt. Deshalb haben wir uns zusammengeschlossen, damit so etwas hier nicht passiert. Alirio war aktiv dabei, ich glaube 15 Jahre lang. Da gibt es dann die ganze Tragödie. Witwen, die ihre Männer beweinen, einsame Waisen, Frontverläufe inspizierende Journalisten. Der Pulvergeruch steigt einem scharf in die Nase. En el departamento, desde que yo me conozco, siempre ha sido... In diesem Departement war es, seit ich mich erinnern kann, immer ein Ziel des Staates, die Proteste der Bevölkerung zu unterbinden. An Unterstützung hat die Regierung hier nie gedacht. Arauca ist eine der militarisiertesten Regionen. Der Staat geht gegen alle vor, die sich in irgendeiner Weise organisieren. Mit Versammlungsverboten, mit Morden. Mit dem ganzen schmutzigen Krieg wurden die Leute von Arauca überzogen. Ich weiß nicht, ob sich der Krieg in Kolumbien wirklich so grundlegend von Konflikten in anderen Teilen der Welt unterscheidet oder ob die Kriegsberichterstatter einfach meinen, ihrem Publikum zu Hause genau diese Bilder schuldig zu sein. Auf jeden Fall hat das Gesicht des kolumbianischen Krieges mit landläufigen Beschreibungen nicht viel zu tun. Zwar reden die Menschen auch hier ständig von Toten, doch Schüsse oder Explosionen sind selten zu hören. Frontverläufe existieren nicht. Der Krieg kann einen überall einholen, meistens dann, wenn man am wenigsten mit ihm rechnet. Ich treffe ja aber nie auf jene besinnungslos trauernden, völlig verstörten Menschen, die in jeder Kriegsreportage eine Hauptrolle spielen. Viele Kolumbianer haben Verwandte, Freunde oder Nachbarn verloren. Fast alle Bauern wurden in ihrem Leben schon einmal vertrieben. Alle wissen, welch bestialische Massaker vor allem die Paramilitärs begehen. Doch die Betroffenen schildern ihr Unglück fast immer sachlich, als würden sie von fremden Personen erzählen. Über die Zeit, die Alirio mit uns verbracht hat, kann ich nichts Schlechtes sagen. Er war ein guter Vater und Ehemann. Er ist an einem Sonntagmorgen gefahren und wollte am Donnerstag wieder da sein. Er ist nicht zurückgekommen. Am Nachmittag hat uns die Nachricht erreicht, dass sie ihn umgebracht haben in Camino Seco. Ich weiß nicht genau, wie es war. Sie haben zu dritt im Haus eines Compañero geschlafen mit zwei befreundeten Gewerkschaftern. Jemand hat sie offensichtlich an die Armee verraten. Morgens um 20 vor 6 haben sie ihn getötet. Ich bin mit meiner Tochter gleich nach Saravena gefahren. Er war schon im Leichenschauhaus. Alirio Martinez, den Mann von Flor Marina Chavarro, habe ich im Sommer 2003 kennengelernt. Er war Vorsitzender des regionalen Bauernverbandes von Arauca. Ein einfacher, ruhiger, sehr dynamischer Mann Ende 40. Wir bereiteten zusammen den Besuch einer internationalen Delegation vor. Gewerkschafter aus der Schweiz, Deutschland und Brasilien sollten nach Arauca fahren, um sich ein eigenes Bild vom Krieg in Kolumbien machen zu können. Als ich Alirio während der Vorbereitung in Bogotá traf, kam er gerade von einem Arztbesuch. Man hatte ihm an diesem Morgen eröffnet, dass eines seiner Augen verloren sei und das andere nur gerettet werden könnte, wenn Alirio täglich für seine Verhältnisse sehr teure Tropfen nehme. Ich war schockiert, wie gleichmütig er auf die Hiobsbotschaft reagierte. Vielleicht war auch das Ausdruck der Situation. Inmitten dieses Krieges ist der Verlust des Augenlichts nur eine weitere schlechte Nachricht unter vielen. Wenige Wochen später wurde gegen Alirio Haftbefehl erlassen. Im Zuge der Sicherheitspolitik der Regierung Uribe kommt er ständig irgendwo im Land zur Massenverhaftung. In Arauca wurden im Dezember 2002 fast alle Anführer der regionalen Gewerkschaften, Bauernorganisationen und Menschenrechtsgruppen des Terrorismus beschuldigt und festgenommen. So gesehen hatte Alirio Glück, dass der Haftbefehl gegen ihn erst relativ spät, nämlich im August 2003, erlassen wurde. Ein Jahr lang entzog Alirio sich der Verhaftung. Dann jedoch spürte ihn die Armee in dem kleinen Dorf Caño Seco auf. Gemeinsam mit den beiden Gewerkschaftern Leonel Goyeneche und Jorge Prieto wurde Alirio ermordet. Die Sprecherin der Lehrergewerkschaft Raquel Castro und der Präsident des Gewerkschaftsverbandes CUT Arauca, Samuel Morales, kamen an diesem Tag nur mit dem Leben davon, weil Anwohner gesehen hatten, dass die beiden unbewaffnet festgenommen worden waren. Ich erinnere mich sehr gut an die Tage danach. Die kolumbianische Regierung versuchte, die Morde an den drei Männern zu vertuschen. Den Getöteten waren Waffen in die Hand gelegt worden. Der Vizepräsident Kolumbiens behauptete, bei den dreien habe es sich um Guerilleros gehandelt. Augenzeugen berichteten hingegen, Leonel Goyeneche, Jorge Prieto und Alirio Martinez seien im Schlaf überrascht, von Soldaten abgeführt und dann erschossen worden. Weil die kolumbianischen Medien den Fall nicht aufgriffen, gab der Schweizer Gewerkschaftsverband GBI eine Anzeige bei der renommierten kolumbianischen Tageszeitung El Tiempo auf. Darin wurde die Verhaftung in der Version der Augenzeugen geschildert. Die El Tiempo, eines der führenden Blätter Lateinamerikas, weigerte sich, die Anzeige abzudrucken. Die Zeitung befindet sich im Besitz der Familie des kolumbianischen Vizepräsidenten. Trotzdem sorgte der internationale Druck am Ende dafür, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Mordes an Alirio aufnahm. Mittlerweile sitzen 4 Soldaten in Haft und gegen den Kommandanten des zuständigen Bataillons läuft ein Disziplinarverfahren. Auf der Finca La Independencia hatte ich Alirio Martinez zum letzten Mal gesehen. Es war auf einer großen Versammlung, über 70 Menschen. Darunter viele Kinder. Sie haben uns von ihrem Leben erzählt. Jetzt bin ich hier mit Alirios Freunden, seiner Frau, seiner Tochter. Das Gehöft gehört der Campesino-Organisation ADUC. Die Bauern kommen einmal im Monat für 3 Tage auf der Finca zusammen, um sich weiterzubilden. Bachillerato Agrario, Agrarabitur nennen sie diese Form der selbstorganisierten Schule. Wir spannen Hängematten unter dem Vordach einer Hütte auf. Es ist so warm, dass man selbst nachts keine Decke braucht. Hunde streichen um einen herum. Ich fühle mich wohl. Arauca ist eine Idylle. Rechtsetzung ist Machtsetzung und insofern ein Akt von unmittelbarer Manifestation der Gewalt. Die Finca La Independencia liegt im Landkreis Tame. Die gleichnamige Kleinstadt, die 50.000 Einwohner zählt, ist für die Bauern aus der Region ein gefährlicher Ort. Zwischen 500 und 1.000 Menschen sind in Tame seit 2002 von Todesschwadronen ermordet worden. In einer von der Armee völlig kontrollierten Ortschaft. Die nächste Kleinstadt, in die man als Bewohner der Finca La Independencia einigermaßen gefahrlos reisen kann, heißt Zaravena. Auch sie ist nicht besonders groß, zählt vielleicht 40.000 Einwohner. Einstöckige Häuser, nur ein paar asphaltierte Straßen, viele Geschäfte, in denen Bauern, Fischer und Viehzüchter der anliegenden Dörfer einkaufen. Werkzeug, Kleider, Schuhe, Hängematten, Lebensmittel, Saatgut. Wir sind über einen Umweg nach Saravena gelangt. Am Vorabend haben Soldaten auf der Überlandstraße einen Jeep beschossen, auf dem sie flüchtige Guerilleros vermuteten. 7 Personen kamen ums Leben. In den Zeitungen, die hier nur über das Internet zu lesen sind, ist von einem Kreuzfeuer die Rede, was den Tatsachen nicht ganz entspricht. Kurz nachdem wir in der Stadt angekommen sind, beginnt eine Kundgebung von Frauen gegen Krieg und Vertreibung. Ungefähr 300 Personen stehen vor dem sogenannten Haus der sozialen Organisation, in dem die Bauernverbände und Gewerkschaften des Departements ihren Sitz haben. Ein mittlerweile fast leerstehendes Gebäude. Die führenden Mitglieder der Organisation sind inhaftiert, tot oder auf der Flucht. Doch auch hier wieder hat man nicht wirklich das Gefühl, sich in einem Krieg zu befinden. Kinder spielen. Eisverkäufer stehen im Schatten eines Mangobaums. Die Kundgebungsteilnehmerinnen unterhalten sich gelassen. Aus den Boxen hört man ein Lied des kubanischen Sängers Pablo Milanés. Der Krieg ist weit weg im Krieg. Er besteht aus Alltag, Abwarten, Unsicherheit, Langeweile, Einrichten im Ausnahmezustand. Es ist ein Krieg, der selbst dafür sorgt, dass man ihn systematisch verdrängt und trotzdem nie vergisst. Hola. Hola. Estando aquí, uno tiene como la impresión, bueno, la cosa es... Als eine der Organisatorinnen der Kundgebung von der Bühne steigt, erkläre ich ihr mein Radioprojekt und frage sie nach dem Charakter dieses Krieges, den man spürt, aber kaum sieht. Wie es sein kann, dass Hunderte von Frauen zusammenkommen und ausgelassene Feststimmung herrscht, obwohl doch allen klar ist, dass die Gewalt jederzeit zuschlagen kann. Im Departement Arauca ist es oft so, dass nach schlimmen Ereignissen scheinbar Ruhe einkehrt. Und plötzlich kommt es dann wieder zu Vertreibungen, Morden, Massenverhaftungen. Nach Veranstaltungen wie heute drohen denen, die sie organisieren, Repressalien. Das Einzige, was die Armee daran hindert, eine Kundgebung wie heute zu sabotieren, ist internationale Präsenz. Vor Ausländern haben sie großen Respekt. Ohne deren Beteiligung könnten wir solche Veranstaltungen kaum noch durchführen. Seit dem Amtsantritt der Regierung Uribe lässt die Armee den sozialen Bewegungen keinen Raum mehr. Sie betrachtet sie als Angriffsziele. Aber es ist doch ein komischer Krieg. Man sieht kaum Flugzeuge, Helikopter, Panzer. Hier herrscht kein Krieg wie in anderen Ländern, weil sie nur angreifen, wenn es ihnen passt. Sie warten den richtigen Moment ab. Um es mal so auszudrücken, sie kämpfen hier weniger gegen die Guerilla als gegen die Zivilbevölkerung. Man könnte also sagen, in Arauca spürt jeder den Krieg, weil er Angehörige verloren hat. Aber der Krieg selbst ist im Alltag kaum zu sehen. Genau. Man sperrt sich um 6 Uhr abends zu Hause ein, weil man nach Einbruch der Dunkelheit nicht draußen sein sollte und stellt am nächsten Morgen überrascht fest, dass in der Nacht so und so viele Menschen getötet wurden, dass es Zusammenstöße zwischen der Guerilla und der Armee gegeben hat. Das ist die Art und Weise, wie die Auseinandersetzungen in Kolumbien und hier im Departement geführt werden. Und deshalb springt der Krieg einem auch nicht so ins Auge. Aber er dauert schon lange an und hat viele Menschenleben gefordert. Um was für einen Krieg handelt es sich eigentlich? Die naheliegendste Erklärung ist natürlich, dass in Kolumbien seit über 50 Jahren eine linke Guerilla gegen den Staat kämpft. Die einen sagen, um die soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen. Die anderen behaupten, die Guerilla führe nur Krieg, weil sie sich selbst bereichern wolle. Tatsache ist, dass auch sie die Bevölkerung nicht gerade mit Samthandschuhen anfasst. Der rechteckige, als Parkanlage mit Springbrunnen angelegte Hauptplatz von Saravena ist abgeriegelt. Mit Sandsäcken befestigte Militärposten sichern die Zufahrtsstraßen. Wenn man die Parkanlage neben dem Gemeindeamt besuchen will, muss man strenge Kontrollen von Polizei und Armee über sich ergehen lassen. Die Uniformierten beäugen einen misstrauisch. Ich stehe allein auf einem mit hohen, tropischen Bäumen bestandenen Platz. Das Gebäude auf der Westseite des Parks ist fast völlig zerstört. Perdón, dígame. Ich erkundige mich bei einer vorbeieilenden Passantin. Das sei das ehemalige Gemeindeamt, sagt sie. Die Guerilla habe es vor 3 Jahren in die Luft gesprengt. In der Region Arauca operieren 2 Guerilla-Organisationen. Die an der kubanischen Revolution und der Befreiungstheologie orientierte ELN und die kommunistischen FARC. Die Guerilla hat in der Region eine Bodenreform durchgesetzt, die Korruption der Politiker unterbunden und die Kooperativen gestärkt. Und trotzdem sind vor allem die FARC wegen ihrer Anschläge alles andere als beliebt. Von Jeeps aus beschossen sie jahrelang Polizeiposten und Gemeindeämter mit selbstgebauten Sprengsätzen, mitten in der Ortschaft. Bei derartigen Angriffen kamen Dutzende von Zivilisten ums Leben. Ich gehe auf einen Polizisten zu, der vor dem halb zerstörten Gebäude Wache schiebt. Mir ist unwohl zumute. Der Polizist erzählt, dass vor einigen Jahren fast täglich solche Angriffe stattgefunden haben. Tatsächlich sind viele Gebäude in Saravena zerstört. Die Polizeistation, das Gemeindeamt, der Flughafen. Tag und Nacht, sagt der Polizist, habe es solche Attentate gegeben. Aber jetzt sei es vergleichsweise ruhig. Also nochmal. Was für ein Krieg ist das eigentlich? Ein irregulärer, ein asymmetrischer, ein Partisanenkrieg? In der wissenschaftlichen Debatte ist seit einigen Jahren viel von neuen Kriegen die Rede. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat dazu ein allgemein beachtetes Buch veröffentlicht. Münkler versteht unter dem Begriff der neuen Kriege vor allem eine Tendenz der Entstaatlichung. Die zwischenstaatlichen Kriege, wie sie nach dem Westfälischen Frieden von 1648 in Europa geführt wurden, seien, so Münkler, vergleichsweise gehegt verlaufen. Gehegt meint in diesem Zusammenhang, dass sich die Kriegsparteien an internationale Konventionen halten mussten und die Zivilbevölkerung weitgehend geschont hätten. Solche symmetrischen, voneinander ähnlichen staatlichen Akteuren geführte Kriege gäbe es heute jedoch immer weniger. Stattdessen beherrschten Privatarmeen und Warlords das Bild und gingen immer barbarischer gegen die Zivilbevölkerung vor. Auch der internationale Terrorismus sei, so Münkler, Teil dieses Panoramas. Man kann darüber rätseln, was an den beiden Weltkriegen gehegt oder zivilisiert gewesen sein soll. Aber noch seltsamer muten Münklers Thesen an, wenn man Konflikte wie den in Kolumbien betrachtet. Zwar ist es wahr, dass der Krieg in dem südamerikanischen Land immer stärker gegen die Bevölkerung geführt wird, und es stimmt auch, dass die nichtstaatliche Kriegspartei, die Guerilla, wie im Übrigen alle Partisanenarmeen der Geschichte, keineswegs dem Bild des gerechten Robin Hood entspricht. Doch die Barbarisierung des Konflikts geht im Wesentlichen vom Staat selbst aus. In den 80er und 90er Jahren baute er die berüchtigten Paramilitärs mit auf, die für 70% der Menschenrechtsverletzungen im Land verantwortlich sind. Bis heute agieren diese Todesschwadronen als irreguläre Hilfstruppe des Staates, eine Art militärisches Outsourcing. Gedeckt von der Armee begehen sie Massaker, vertreiben die Bevölkerung, töten Oppositionelle. In Arauca, erzählen die Bauern, ziehen sich die Soldaten bisweilen sogar Uniformen der verbotenen Paramilitärs an, um jene Gräueltaten zu begehen, die ein regulärer Soldat nicht begehen darf. Auf diese Weise richtet sich die organisierte Brutalität des Staates, eines aus den USA und Europa massiv unterstützten Staates, gegen jene Teile der Bevölkerung, die den politischen und wirtschaftlichen Projekten der Regierung im Weg stehen. Denn Kolumbien ist ein reiches Land. Allein im Departement Arauca wird jährlich Erdöl im Wert von 2 Milliarden US-Dollar gefördert. Außerdem exportiert man Steinkohle, Gold, Smaragde, Bananen, Blumen, Kaffee. Es sind jene Bürger, die gegen die wirtschaftlichen und sozialen Kosten dieses Exportwunders zu protestieren wagen, die verfolgt werden. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat in Anlehnung an Walter Benjamin einmal geschrieben, dass ich im Schrein der Macht die nackte Gewalt verberge. Jede Rechtsordnung werde ursprünglich gewalttätig, also willkürlich durchgesetzt und gründe damit auf Unrecht. Im Innersten der staatlichen Ordnung lauert der Ausnahmezustand. In Arauca, im kolumbianischen Krieg, so hat man den Eindruck, kommt dieser Kern offen zum Vorschein. Am Abend sitzen wir auf der Straße. Es ist angenehm lau. Ein paar Freunde haben ihre Instrumente mitgebracht. Die Organisatorinnen der Frauenkundgebung sind zufrieden. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Die Musik der ostkolumbianischen Savanne heißt Llaneras. Obwohl die Bewohner der großen Ebene so etwas wie Cowboys sind, haben sie als ihr Instrument ausgerechnet die Harfe gewählt. Eines der Paradoxe des Ausnahmezustandes besteht darin, dass in ihm die Überschreitung des Gesetzes und seine Ausübung nicht unterschieden werden können, sodass das, was der Norm entspricht und was sie verletzt, in ihm restlos zusammenfallen. Am nächsten Morgen geht es aufs Land, zur Trinkwasseranlage der Stadtwerke Eckers. Die Empresa de Agua y Alcantarillado de Saravena ist ein Sonderfall. Das Unternehmen, das in Saravena Trinkwasser, Abwasserentsorgung und Müllabfuhr organisiert, gehört der Bevölkerung. Jeder Straßenzug entsendet 2 Vertreter in den Aufsichtsrat von ECAS. Weil es in der Stadt nicht viele Jobs gibt, rotieren die Arbeitskräfte. Auf diese Weise kommen mehr Menschen in den Genuss einer festen Anstellung. Außerdem bezahlt das Unternehmen monatlich 10 bis 20 mittellosen Familien ihre Medikamente. Planta eléctrica de emergencia, es automática. Se nos corta la energía eléctrica y ella trabaja. Esto no, por ese lado no tenemos problemas. Der diensthabende Ingenieur erklärt mir die Anlage. Wir steigen auf den großen Tank, in dem das Flusswasser gefiltert und gereinigt wird. Das Wasser ist von guter Qualität. Die Preise sind niedrig. Bemerkenswerter Stolz erfüllt die Angestellten, wenn sie über Unternehmen sprechen. Das Unternehmen ist durch die aktive Beteiligung der Bevölkerung entstanden. Die Kooperativen und Gewerkschaften haben das wesentlich vorangetrieben. Natürlich waren auch die Subventionen der Regionalregierung wichtig. ECAS ist ein Modell ganz eigener Art, eine sehr spezielle Organisationsform, die sich von der anderer Unternehmen grundsätzlich unterscheidet. E-Gas wird nicht vom Staat verwaltet, ist aber auch kein Privatunternehmen, an dem sich die Besitzer bereichern. Grundlegende Entscheidungen werden von einer Versammlung von Delegierten getroffen, die ihrerseits von den Juntas de Acción Comunal, den Stadtteilversammlungen, benannt werden. Aus diesen Reihen setzt sich auch der Vorstand zusammen. Der Präsident, der Schatzmeister, das Kontrollgremium, der monatlich zusammentretende Aufsichtsrat. Und all diese Leute sind gleichzeitig Aktivisten der Stadtteilbewegung. Diese besondere Form des Unternehmens ist auch der Grund, warum der Staat so großen Druck auf E-Gas ausübt. Man will, dass das Unternehmen sich in eine Richtung festlegt, entweder in staatliche Hände übergeht oder eben privatwirtschaftlich und gewinnorientiert arbeitet. Das ist ein Dilemma. Wir spüren den Druck von allen Seiten. Die Bilanzen werden genauestens geprüft und es gibt politischen Druck. Wir haben Leute verloren, Angestellte von E-Gas sind umgebracht worden. Die Repressalien haben möglicherweise etwas abgenommen, seitdem wir rechtlichen Schutz in Anspruch nehmen. Aber der Staat hat nicht aufgehört, uns misstrauisch zu beobachten. Wir überqueren das Gelände. Unmittelbar hinter der Anlage beginnen die Ausläufer der Cordillera Oriental. Die flache Savannenlandschaft geht in Hügelland und dahinter in bewaldete Berghänge über. Es ist grün, eine Brise streicht von den Bergen herab. Um die Tank- und Kläranlagen herum wächst sorgfältig gepflegter Rasen. In der Mitte steht eine Fahnenstange, an deren Fuß eine Metallplakette angebracht ist. Wir gehen auf sie zu, etwas feierlich. Hier in der Plaka conmemorativa podemos observar las los nombres de las personas que asumieron la primera administración cuando se inauguró la planta, cuando se puso en operación en el año 97. Der Ingenieur liest die Namen derjenigen vor, die die Trinkwasseranlage von E-Gas aufgebaut haben. El señor vicepresidente Luciano Pinto también fue detenido. Bis auf eine Ausnahme sind alle Personen in Haft, tot oder geflohen. Mehr als 10 der etwa 60 ECAS-Angestellten wurden seit 2002 umgebracht. Wie redet man über einen derartigen Krieg? Wie stellt man Ausgewogenheit in der Erzählung her? Und warum sollte man das überhaupt? Auf dem Rückweg zeigt mir Felipe, ein Indigener, ein Uva-Dorf. Die Uvas sind international bekannt, seit sie gegen die Ausbeutung der Erdölvorkommen in ihren Gebieten kämpfen. Neben der Straße sind Ölflecken zu sehen, von Pipeline-Sprengungen. Die Guerilla attackiert die Erdölinfrastruktur seit über 20 Jahren. Wo Öl ausläuft, stirbt das Gras ab. Plötzlich geht der Motor aus. Ich habe Bücher über den Krieg dabei. Aber alles, was ich in diesen Tagen lese, kommt mir idiotisch vor. Dabei meine ich gar nicht in erster Linie Romane wie die Hemingways, denen eine peinliche Begeisterung für Soldatenfreundschaft und Heldentaten anzumerken ist. Die Texte in meinem Gepäck sind neuer, distanzierter und mir in anderer Hinsicht fremd. Norbert Gestreins Handwerk des Tötens zum Beispiel. Ein Buch, das über den Jugoslawienkrieg spricht, aber letztlich doch nur die Probleme eines schreibenden 40-jährigen Mannes reflektiert, der von diesem Krieg nichts weiß und nichts wissen will. Es ist natürlich das gute Recht eines Autors, sich den Krieg vom Leib zu halten, vielleicht sogar vernünftig. Nur warum wählt ein Erzähler ein Thema, das er danach nicht behandelt? Oder Caroline Emkes von den Kriegen. Das vielgelobte Buch einer Spiegelreporterin. Es tut involviert und bisweilen sogar theoretisch, bleibt dann aber doch der Magazinsprache treu. Oberflächlich und bei aller Reporternähe zur Front, den Menschen, um die es geht, nur über Klischees verbunden. Der einzige Erzähler, bei dem ich das Gefühl habe, dass er eine Stimmung trifft, ist Ryszard Kapuscinski. Vielleicht, weil der polnische Schriftsteller Korrespondent einer mittellosen staatlichen Nachrichtenagentur war und es damals, als seine Reportagen über die Konflikte in Afrika und Lateinamerika entstanden, in den 60er, 70er und 80er Jahren, nicht so einfach war, von einem Ort zum nächsten zu jetten, um dann doch keinen wirklich zu verstehen. Kapuscinski schwitzt wie alle anderen, wenn es heiß ist. Er wird krank wie alle anderen, wenn die Regenzeit kommt. Er langweilt sich wie alle anderen, wenn ihm ein Beamter die Weiterreise verweigert. Eigentlich liegt es auf der Hand. Um erzählen zu können, muss man die Situation derjenigen teilen, über die man spricht. In den Sozialwissenschaften heißt das teilnehmende Beobachtung. In Kriegssituationen wie in Kolumbien, wo es um Angst und Verfolgung geht, ist Sprache ein schwieriges Medium. Um sich nicht zu gefährden, sagt man nicht, was man denkt, sondern was einen schützt. Es braucht eine Weile, bis die Leute mit den Geschichten herausrücken, die darunter liegen. Das heißt, man bekommt sie zu hören, gerade weil man sich nicht ausgewogen verhält. Die vermeintliche Objektivität des Berichterstatters, der zielstrebig durchs Kreuzfeuer stolpert, läuft schnell auf Ahnungslosigkeit hinaus. Plötzlich springen Bewaffnete aus dem Gebüsch. Es stellt sich heraus, dass es sich um Soldaten handelt. Wir müssen erklären, was wir wollen und dürfen dann weiterfahren. Die Militärs werden uns erst auf dem Rückweg vom Indigena-Dorf 1,5 Stunden lang festhalten und damit drohen, einen mit uns reisenden Uwa zu verhaften. Als wir wieder anfahren, ist Felipe erleichtert, dass es keine Farc-Guerilla war. Die Rebellen sind gegenüber Ausländern und Indigenas noch unberechenbarer als das Militär. Man kann parteiisch sein und trotzdem erkennen, dass die Dinge im Krieg widersprüchlich sind. Ich denke nicht vorab über poetologische Konstruktionsprinzipien nach, etwa nach dem Motto, dieser Teil wird Drama, der nächste Poesie, der dritte Essay, der vierte Reportage. Schreiben ist für mich der Prozess einer vorsichtigen Annäherung. Es ist klar, dass man keine erschöpfende Beschreibung leisten kann. Und gerade das erlaubt es, die traditionellen Schranken des literarischen Genres zu zerstören. Wie kann man von diesem Krieg so erzählen, dass er verstanden wird? Indem man immer wieder das Unerwartete, Verwirrende betont? Abends. Ich sitze mit Jugendlichen von Asojer zusammen, einer Jugendorganisation der Region. Am nächsten Morgen wollen wir nach Tame, dorthin, wo vor wenigen Tagen 7 Zivilisten erschossen wurden. In der von Todesschwadronen terrorisierten Kleinstadt, deren Name Schrecken einflößt, sollen wir Zeugen begleiten. Dem Fall der toten Zivilisten wird nur nachgegangen, wenn man ihn bei der Staatsanwaltschaft zu Protokoll gibt. Ein Zeuge jedoch, der in Tame zur Staatsanwaltschaft geht, riskiert sein Leben. Deswegen ist es wichtig, dass Ausländer die Zeugen begleiten. Jedem ist von einer solchen Fahrt mulmig zumute. Trotzdem sitzen die Jugendlichen zusammen und machen Musik. Thank you. Am nächsten Morgen ist schon wieder alles anders. Auf der Überlandstraße hat es Schießereien gegeben. Wir bleiben in Saravena. Uns erreicht eine neue schlechte Nachricht. Eduardo Sogamoso, der Vorsitzende der Jugendorganisation, mit dem wir den Abend verbracht haben, ist verhaftet worden. Jemand schlägt vor, dass man sich auf den Weg zum Bataillon machen sollte, um sich beim Kommandanten persönlich für den Jugendlichen einzusetzen. Eine Stunde später stehen wir, eine kolumbianische Menschenrechtsaktivistin, Teilnehmer einer europäischen Delegation und ich, vor dem schwer gesicherten Eingang des Bataillons Reveis Pizarro und bitten um Einlass. Es geht höflich zu. Die wachhabenden Soldaten prüfen unsere Ausweise und sprechen per Funk mit der Kommandantur. Man gewährt uns sofort einen Termin. Ein Soldat führt uns über das Bataillonsgelände. Eine saubere, weiträumige Anlage, an die 100 Hektar groß. Von Wellen, Wachposten und Stacheldrahtverhauen umgeben. Der Rasen ist kurz gehalten. Die Straßen zwischen den einstöckigen Gebäuden sind asphaltiert. Juana, die kolumbianische Menschenrechtsaktivistin, erzählt, dass das Bataillon in den vergangenen Jahren modernisiert worden sei. Wegen des Konflikts in Venezuela, sagt sie leise, um den Krieg zu exportieren. Wenn ihr die US-Militärberater sehen könntet, sagt sie, das wäre gut. Sie lassen sich fast gar nicht blicken. Ich frage, wie viele US-Amerikaner es im Bataillon wohl gibt. Juana antwortet, mindestens 20, wahrscheinlich mehr. Wir folgen dem Soldaten. Bei jedem seiner Schritte hört man die Plastikverschalung seines Gewehrs leicht klacken. Eigentlich hätte man über die internationale Komponente des Krieges als erstes sprechen müssen. Seit Präsident Bill Clinton 1999 den Plan Colombia verabschiedet hat, ist Kolumbien zum drittgrößten Empfänger von US-Militärhilfe in der Welt aufgestiegen. Jährlich erhält Bogota 400 Millionen Dollar an Waffenhilfe. Offiziell trainieren 500 GIs die kolumbianische Armee. Weitere 500 Ausbilder wurden über sogenannte Sicherheitsdienstleister entsandt. Europäische Regierungen leisten Wirtschafts- und Polizeihilfe. Im Gegenzug hat das südamerikanische Land die Investitionsschranken abgebaut. In Arauca besitzt das US-Unternehmen Occidental große Ölfelder. Repsol aus Spanien plant Probebohrungen im Reservat der Uvas. In der benachbarten Provinz Casanare unterhält BP schon seit langem eine ertragreiche Ölförderung. Und es gibt Anzeichen dafür, dass mit der Militärhilfe nicht nur die Investitionen in Kolumbien, sondern auch die in den Nachbarstaaten Venezuela und Brasilien gesichert werden sollen. Sie lassen sich dann doch blicken, die US-Militärberater. Als wir in das Büro der Kommandantur treten, stehen zwei bewaffnete US-Amerikaner in Zivil neben dem Schreibtisch. Der Begleiter von Bataillonskommandant Luis Francisco Medina trägt offen die Uniform der US-amerikanischen Airborne Fallschirmspringereinheit. Der Offizier, augenscheinlich lateinamerikanischer Abstammung, wird uns während des gesamten Gesprächs mit dem Bataillonschef begleiten. Kommandant Medina beginnt zackig. Wer seid ihr? Was macht ihr in der Region? Wie seid ihr hergekommen? Wer hat euch hergebracht? Wie kann ich euch behilflich sein? Warum wart ihr gestern dort draußen? Es scheint dem Bataillonskommandanten Medina nicht zu gefallen, dass Ausländer in der Region sind. Ausländer, die schlecht über die Armee sprechen könnten. Er geht also forsch vor. Man spürt, dass er Druck aufbauen will, damit keine falschen Vorstellungen darüber entstehen, wer hier potenziell unter Anklage steht. Er kommt auf die Uva Indígenas zu sprechen. Er begrüßt es, dass Delegationen die Indianer besuchten. Die Ureinwohner hätten ein Recht, für ihr Land einzutreten, aber sie dürften sich nicht infiltrieren lassen. Die ELN-Guerilla habe Indígenas in ihren Reihen und die Uvas damit von ihren Gebräuchen entfremdet. Die Armee müsse dagegen vorgehen, wachsam sein gegenüber jeder Infiltration. Der US-Militärberater, ein gut aussehender N20er, hält sich währenddessen zurück. und hilft nur manchmal bei Übersetzungen ins Englische. Nicht alle in der Runde sprechen Spanisch. Es ist ein eigenartiges Gefühl, dem Kommandanten Medina gegenüber zu sitzen. Er ist der Kommandant, gegen den wegen des Mordes an Alirio Martinez ein Disziplinarverfahren läuft. Als am Tag von Alirios Tod die zwei überlebenden Gewerkschafter ins Bataillon gebracht wurden, soll Medina zu seinen Untergebenen gesagt haben: Wozu bringt ihr mir diesen Dreck? Der Mann mir gegenüber ist ein Praktiker des irregulären staatlichen Krieges, ein Vertreter des Ausnahmezustands, das menschliche Gesicht jenes Terrors, von dem mir in den vergangenen Tagen immer wieder berichtet worden ist. Stolz erzählt der Kommandant, dass er in den USA, Großbritannien und Israel ausgebildet worden sei, wo man in der Terrorismusbekämpfung Erfahrung besitze. Dieser Mann ist furchteinflößend. Er wirft uns vor, einäugig zu sein, blind gegenüber den Menschenrechtsverletzungen der Guerilla, Sympathisanten der Subversion. Und doch lässt er Kaffee für uns servieren. Als unsere kolumbianische Begleiterin auf den Jugendlichen Eduardo Sogamoso zu sprechen kommt und erwähnt, dass wir besorgt seien, lacht der Kommandant auf. Besorgt seid ihr gewesen? Sehr besorgt? Er müsste uns darauf hinweisen, dass der junge Mann Kopien von Unterlagen der Staatsanwaltschaft auf einer CD bei sich gehabt habe. Das müsse überprüft werden. Wie sei der Jugendliche an die Unterlagen gekommen? Man müsse nicht gleich unterstellen, dass er ein Informant der Terroristen sei. Aber in Erwägung ziehen müsse man es doch. Immerhin handle es sich um Papiere der Staatsanwaltschaft. Dass die Unterlagen über einen Menschenrechtsverteiler aus den USA geschickt worden sind, will der Kommandant nicht wissen. Er befindet sich im Kampf gegen den Terrorismus. Man muss auf der Hut sein, weil alles unterwandert sein könnte. Auch unsere Gruppe. Medina, ein Verteidiger seines Vaterlandes und der freien Welt. Wir müssten keine Angst haben, sagt der Kommandant schließlich auf Englisch. Er werde sich mit dem Anwalt des örtlichen Menschenrechtskomitees in Verbindung setzen und die Angelegenheit klären. Und der Jugendliche, fügt er fast drohend hinzu, werde nicht gefoltert, nicht getötet. Okay, last word. I will call to Juan Carlos, which is the OLCRS leader or something like that. I got very good conversation with him. We got very good channels of communication with him. So I can arrange this matter. No problem. Nobody is gonna torture him. Nobody is gonna kill him. Okay. Kolumbien. Ein alter, neuer Krieg. Ein Krieg, der nicht in erster Linie aus Kampfhandlungen besteht. Die Katastrophen brechen unerwartet herein. Und oft ziehen sie auch einfach an einem vorbei. Der Jugendliche wird gegen 6:30 freigelassen. Vor der Kommandantur stehen Soldaten zum Appell und singen ihre Hymne. Wir überqueren das Gelände Richtung Ausgang. Der Junge berichtet, wie es ihm ergangen ist. Sie haben ihn nicht gefoltert, nicht misshandelt. Die Erschöpfung ist ihm dennoch ins Gesicht geschrieben. Es hätte alles passieren können. Es ist nichts passiert. Orangefarbener Abendhimmel. Die Grillen zirpen. Auf dem Schießplatz des Bataillons wird trainiert. Wir müssen uns am Kontrollposten noch einmal ausweisen. Dann lässt man uns gehen. Thank you. Thank you.